Zum Marktansatz des Gründungstags der Demokratischen Volksrepublik Korea ist am 9. September beim verehrten Genossen Kim Jong-un ein Glückwunschtelegramm vom Präsidenten der Russischen Föderation Putin eingegangen. Darin hob der russische Präsident hervor, dass die Beziehungen zwischen der Russischen Föderation und der DVRK in traditioneller Hinsicht einen freundschaftlichen Charakter tragen. Er gab seiner Überzeugung Ausdruck, dass die weitere Entwicklung der vorteilhaften bilateralen Zusammenarbeit auf verschiedenen Gebieten den Hauptinteressen der Völker beider Länder entspricht und zur Sicherheit und Stabilität der koreanischen Halbinsel und der gesamten Region Nordostasiens beitragen wird. Im Telegramm wünschte er Genossen Kim Jong-un gute Gesundheit und Erfolg und dem ganzen Volk der DVRK Glück und Wohlergehen.